Laut Meldungen aus Seoul fand am 5. und 6. November in Südkorea die Totenfeier für den Bauern Beng Nam-gi statt, der durch die barbarische Repressalie der faschistischen Polizei brutal ermordet wurde. Daran beteiligten sich die Hinterbliebenen vom Verstorbenen, die Mitglieder der Kampfdirektion für Beng Nam-gi, die Parlamentarier der Oppositionsparteien und weitere Politiker sowie die Bewohner verschiedener Kreise und Schichten aus allen Gebieten Südkoreas. Am 5. November gab es auf dem Platz Gwanghwamun vor dem Blauen Haus eine Zeremonie zum letzten Abschied vom Verstorbenen, an der über 10.000 Personen, darunter der Bürgermeister von Seoul, die Parlamentarier der Oppositionsparteien und die Persönlichkeiten der politischen Kreise teilnahmen. In der Zeremonie äußerten die Redner den Willen dazu, nicht einfach mit der Trauer um den Bauern Beng Nam-gi aufzuhören, sondern den Kampf des Zorns für die Bestrafung der mörderischen Regierung weiterzuführen. Am 6. November fand in Bosong, Heimat von Bauern Beng Nam-gi und den weiteren Orten, die Totenfeier im Freien statt. Danach wurde die Leiche des Verstorbenen im Friedhof Mangoldong bestattet, wo die Teilnehmer des Aufstandes von Gwangju statt des Widerstandskampfes begraben liegen.